gedacht, dass sich jemand mit dir brauchen würde. Thank you. Das ist es. Schön die alte weghauen. Bam, bam, bam.